Schläge. Die Schläge, welche Adoniram in Süd, Nord und West und ebenso wie der Kandidat beim Überschreiten des Sarges erhält, sie bezeichnen die Schwierigkeiten. Historisch die drei Hauptursachen der Verfolgung des Ordens: Gewinnsucht, Neid, Hochmut. Schleifen. Erst im dritten Grade sind sie erklärt und bedeuten die drei unglücklichen Schläge, wodurch unserem unglücklichen Vater Adoniram das Leben genommen wurde. Die drei Schleifen auf der Schürze der Gesellen bedeuten die drei verräterischen Tempelbrüder, welche Ursache der Verfolgung des Ordens wurden. Die vier Bandrosen im vierten Grade bedeuten, dass der Sarg unseres Vaters Adoniram durch vier Rückungen aus den Trümmern des Tempels emporgezogen wurde. Im Orient ist die Zahl 4 das Bild der Vollkommenheit. Schlüssel. Dieser Schlüssel durch Zeichen, Griff und Wort heißt ein Hauptschlüssel und wird auch der Schlüssel Davids genannt. Dieser Schlüssel Davids wird auch im Sarge Adonirams gefunden. Denn die Anwendung von Zeichen, Griff und Wort oder des Schlüssels Davids ist die Eigentümlichkeit der Freimaurerei als solcher und seine richtige Anwendung führt in die tiefsten Tiefen der Erfahrung. Dieser Johannes-Meister-Schlüssel und der Schlüssel der Andreas-Meister werden vor dem Kubus im 8. Grade als dem Bilde der Vollendung niedergeworfen, weil er nicht mehr nötig ist. Schritte. Es erscheinen bei unseren Gebräuchen 3, 4, 5, 7 und 27 Schritte. Eigentlich ist die Grundzahl der Schritte 7. Wesentlich gehören die drei großen Schritte den Johannesgraden an, die vier großen Schritte dem Andreasgraden, die 7 macht dann der Suchende bei der Aufnahme ins Kapitel bis zur obersten Stufe des Altars. Erstens, die drei großen Schritte in den drei Johannesgraden gehen von West nach Süd, Nord und Ost über die Tafel. Sie bleiben im ersten Grade noch unerklärt. Durch diese drei Schritte wird man zum Meister aufgenommen. Man macht sie zwischen Zirkel und Winkelmaß über Adonirams Grab. Im vierten Grade werden erst 27 Schritte gemacht und dann drei große. Wenn die Wanderungen beendet sind, nähert sich der Suchende durch 27 Schritte dem Osten. Historisch bedeutet sie 3x9 Meister, vergleiche Winkelhaken, und 1314, das Todesjahr Molais. Wir sehen wieder den Zusammenhang zwischen freimaurerischen und geschichtlichen Daten. Vergleiche in dem Abschnitt Geheimes Schrifttum in den Hochgraden den vorletzten Absatz. Die 30 Schritte zusammen bedeuten 3x10. Historisch die drei Jahre, welche unsere Stifter brauchten, um nach dem Tode Molais den Orden neuen Bestand und Dasein zu verschaffen. Schürze. Die Schürze bedeutet die lederne Bekleidung, womit Gott Adam nach dem Fall versah. Das Abreißen der Schürze des Johannesgesellen beim Eintritt in die Meisterloge ist eine Hinweisung auf die Vergänglichkeit der Schürze des Fleisches und geschieht plötzlich, indem man rückwärts geführt wird. Die Schürze im fünften Grade ist weiß und rot wie die Tracht der Templer. Die Schürze im siebten Grade ist schwarz, aber goldgekantet, um Molais und des Tempels Unschuld anzudeuten. Schwert. Das Kapitel Schwert im sechsten Grade bedeutet, dass der Tempelorden ein Streitorden ist. Siegel. Die Zunge wird versiegelt mit Salomos Siegel, das heißt mit der Kelle, welches das Innsiegel der Verschwiegenheit ist. Das Siegel Salomos, Molais, Bojens, der Ordensmeister, ist ein, mit Jehova, Dreieck, Tempel. Was das Siegel eigentlich ist, wird in dieser Geheimschrift nicht gesagt. Es wird in Gestalt einer Kelle oder eines Dolches dem Freimaurer auf die Zunge gedrückt. Standarte oder das Banner bezeichnet, dass der Orden ein Streitorden ist, der den Zweck hat, die wahre Lehre zu verbreiten. Der Plan zeigt eine viereckige stehende Mauer mit 12 Toren. Innerhalb der Mauern erblickt man den Berg Sion. Stein. Der Weg vom rohen Stein zum Kubus stellt den vorgeschriebenen Weg des Freimaurers, den Inhalt seiner Aufgabe, dar. Stern. An die Sterne knüpfen sich unsere größten Geheimnisse, darum behaupten sie überall eine zentrale Stellung, auf den Arbeitstafeln wie in der Loge selbst. Ihre Auslegung aber ist vielfach verirrt worden, weil unbefugte Ausleger nicht gewusst und beachtet haben, dass sich unsere Geheimnisse nicht bloß auf den 5- und 6-eckigen, sondern auch an einen 8-eckigen und 12-eckigen Stern anknüpfen, weil sie die Wurzeln dieses 5-, 6- und 8-eckigen Sterns nicht kennen, die doch den Hauptteil unserer Symbolik ausmachen. Dies ist aber ganz gegen unsere Akten, wo die verschiedenen Sterne verschiedene höchst wichtige Bedeutungen haben, ohne deren Erkenntnisse sowohl die theosophischen als naturwissenschaftlichen Lehren und Absichten der Akten gar nicht zu verstehen sind. Wir haben hier nur unsere Akten selbst zu befragen, was der Stern in jeder Form und in jedem Grade an jeder Stelle heißen soll. Der flammende Stern, welcher in den symbolischen Graden nur als fünfeckiger und sechseckiger voller Stern erscheint, während er als achteckiger nur in den tief verhüllten Wurzeln, zum Beispiel in oder in dem Kreuz auf der Figur des Schweigenden erscheint. Das eiserne Kreuz beispielsweise ist der achteckige Stern. Der Stern auf der Schürze im fünften Grade bezeichnet die höheren Kenntnisse des Ordens. Der fünfeckige Stern am Hut des Großmeisters desgleichen an der Krone bedeutet da selbst die Andreasgrade, welche von ihm bestrahlt werden. Überall hat der fünf- und sechseckige Stern den Buchstaben G in Mitte und auch die Kreuze haben Zentren mit Buchstaben und verschiedenen Formen, doch kann ich hier nicht auf die letzteren eingehen. Das G hat verschiedene Bedeutungen, ohne dass man jedoch im eigentlichen Verständnis sehr gefördert würde. Hier bleibt ein dunkler Punkt. Das G bedeutet erstens Geometrie und dass diese Wissenschaft mit denjenigen Kenntnissen unzertrennlich verbunden ist, die besonders in den Sinnbildern des Gesellengrades verwahrt werden. Darunter wird verstanden die Zahlenlehre oder intellektuelle Zahlenwissenschaft, die den Maßstab gibt, wonach das Übersinnliche sich ausspricht. Zweitens Golgatha, Richtplatz, Gibet, Gabalus. Drittens endlich bezeichnet es den Namen des Allerhöchsten und den heiligsten Namen Gottes in vier Buchstaben geschrieben und noch merkwürdiger der Buchstabe G bedeutet den ersten Buchstaben, das I, und das erste Wort, welches dem ersten Menschen gegeben war, oder das rechte Meisterwort, also I-E-O-U-A gleich Jehova. Stirnband. Das Stirnband des Großmeisters, vergleiche die Krone, ist ein himmelblauer Hut mit einem 3 Zoll breiten Rande und Einfassungen von Hermelin, reich bestreut mit goldenen Sternen und silbernen Sternen.